Alles unter einen Hut kriegt die Krakin, die hat's gut. Mit einem Arm spielt sie Klavier, mit dreien kippt sie Bier um Bier und mit den allerletzten vieren kann sie fröhlich masturbieren. Zum Kater sprach die Katze, du putzt das Haus, ich ratze. Das tat er. Es war ein moderater Kater. Im Grase ruft die Schlangendame, seht her, ich habe keine Arme. Ein Glück, so kann ich gar nicht putzen, keine Rosensträucher stutzen, Nähsocken ineinander knäueln und dem Gatten keinen keulen. Ich kann nur liegen, kriechen, krauchen und ab und an mal eine rauchen.